Dankeschön. Ich meine, Sie haben zwar schon die Porsche hier stationiert, aber ich meine, es liegt an uns, dass diese Dinger auch mal verschrottet werden, dass sie nicht irgendwo hinfliegen und dass die großen Missiles erst gar nicht hier hinkommen. Einmal ein Stück für einen jungen Mann, der kämpft halt gegen diese Wahnsinnsrüstung. Und bei uns heißt dieser junge Mann Carlos der Recher.